¿Qué tal? Wie geht es euch? Willkommen zum Mixtape 44 mit Mercedes Herrada. Letzte Sendung des Jahres, wie immer direkt nach No Pop Magazin für Grenzmusik mit Eike Stolzenburg. Heute übrigens mit super Begleitung im Studio. Danke, danke, dass ihr auf der anderen Seite seid, denn heute werden wir wieder viele Neuerscheinungen hören, wo wir das Beste aus Punk, Rock und Metal genießen werden. Wieder mal aus der letzten wöchentlichen Mixtape der spanischen Ausgabe. Beginnen wir mit Barracuda aus Madrid. Nach zwei EPs haben dieses Jahr am 27. Oktober, genau, die erste LP Nada que Oír veröffentlicht. Nichts zu hören heißt das in Deutsch. Aber das stimmt nicht so ganz. Es gibt viel zu hören. Ganze 11 Lieder. In zwei davon haben andere zwei Bands also die in Spanien auch sehr groß sind, mitgemacht. Los de Marras und Escape. Wir hören Yo ya lo dejo, ich höre auf, von Barracuda mit der Sänger und Gitarrist von Escape, Pulpul. Sie gehen gemeinsam feiern und es ist ja manchmal sehr hart. Das Lied erzählt mit einem Hauch von Humor und Ironie von Männern, die sich auf das Wochenende freuen, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Und klar, das macht das Leben am Montag ziemlich schwer. Perdiste tu suerte. Caliente el ambiente, se siente la gente, la noche avanzando. Meto la quinta, no paro, estoy muy borracho, no sé lo que canto. Vamos directos al templo, ponme tres copas, vamos a brindar. De fondo sonando los leños, se asoman los cuervos con limón y sal. Ah! Diesel Dogs, eine im Jahr 2005 in Spanien gegründete Band, haben seither 5 Alben veröffentlicht und sind nicht nur auf der Iberischen Halbinsel, sondern auch in Großbritannien, Deutschland, Italien und Frankreich live aufgetreten. Aber auch in den USA, wo sie in den legendären Clubs Continental oder CBGB gespielt haben. Am 27. Oktober haben sie ihr neues Album The Shipwreck veröffentlicht. Wir haben sie mit dem Single 1929 angehört. Wir hören jetzt Punkrock aus La Rioja. Sie sind Kraken mit La Nada. La caza ha comenzado y un dardo envenenado. quedan con la tierra. Queremos todo eterno y todo tiene un final. Comprendo el infierno, a todo acabará. Oh, oh, oh. Sientes el silencio recorriendo tu cuerpo mientras todo se pudre. Se olvida que el tiempo es la ley del capital. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Petrol Breath aus Finnland. Sie sind drei Musiker, die ihr Debüt im Jahr 2021 hatten und uns nun diese Vorschau mit dem Titel You're With The Band über Inverse Records geschickt haben. Ein Song über die Interaktion zwischen einer Rockband und dem Publikum. Er predigt auch über die heilende Kraft und Kameradschaft des Rock'n'Roll. Die Band wird Anfang nächstes Jahres ihre neue EP veröffentlichen. Wir hören jetzt Sounds and Colors, die dieses Jahr nach einigen Jahren Pause wieder inaktiv sind. Vor dem Sommer präsentierten ihre erste Single Never Forever Never, die wir bereits in Mixtape gehört haben. Heute für euch alle die nächste Single, die sie am 3. November auf allen Plattformen veröffentlicht haben. Sounds and Colors mit War. Straight ahead, straight to the underground. The sirens roar, traffic stop. What a nasty sound. Wherever you are is the better place to be. I see a thousand people waiting for me. Do you agree? We are done with this. Let us fall, it's time to hit the ground. We were safe and you on the fly, always wasting the time. Cold as a wall. We are. Barrel Smoke mit ihrer neuesten Veröffentlichung High Octane auf Soda Records. Weiter geht es mit dem charismatischen und großartigen Bruce Dickinson, der vor ein paar Tagen die erste Single-Vorschau auf sein kommendes Soloalbum The Mandrake Project präsentierte. Die exklusive Präsentation fand bei der ausverkauften Eröffnung der CCXP 23 statt, dem großen brasilianischen Comic-Con-Event in Sao Paulo. Dort feierte Bruce Dickinson als Special Guest die Premiere seines spektakulären Musikvideos und verriet weitere Details über sein kommendes Solo-Album, das von einer Reihe von Comics in Zusammenarbeit mit Z2 begleitet wird, darunter die spezielle Startauflage mit 2000 exklusiven CCXP-Comics zur Freude des Künstlers und der internationalen Comic-Fans. Das Album wird am 1. März nächsten Jahres veröffentlicht. Wir hören ihn mit Afterglow of Ragnarok. My Neuen Song für Nano Vegano. Er zollt in dieser neuen Single den Thrash, Death Metal, Grindcore, Crossover und ähnliche Bands und Platten Tribut, die er in seiner Jugend entdeckt hat und die ihn seit den 80ern und 90ern Jahren begleiten. Wir machen weiter mit Breed. Die Thrash Metal Band wird am 15. Dezember ihr Debütalbum mit dem Titel History of Tomorrow veröffentlichen, hat bereits ihr Single und das Video In Your Face vorgestellt, das die Essenz des Albums perfekt widerspiegelt. Es ist eine Hommage an die goldenen Tage des Thrash Metal der 90er Jahren, als das Genre mehr als nur Musik war. Der Song kritisiert die egozentrische, geldgetriebene Gesellschaft und zeigt die Einstellung von Breed zur heutigen Zeit. Hier ist für euch In Your Face. We'll be right back.

con el paso de los años tristes cuesta creer. Si bien el humo cubre el cielo, aún puedo ver. Es la furia de un batallón, despojo de una ilusión, suelen ganar los mismos. Supongo que siempre fue así, que nos tocó un lugar por fuera de la historia. Ella me escucha hablar y con su mirada yeah. berühmte britische Modern Metal Quartet Scarlet Riot meldet sich mit seinem brandneuen Single Hold Tight zurück aus dem kommenden neuen Album der Band. Kommen zum Ende des Mixtape German Version 44. Ich verabschiede mich mit einem Lied der Italiener Age of Forever mit einem neuen Werk, das über Frontiers Music erschienen ist. Where Are You? Von ihrem letzten Album Ritual. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Muchas gracias. In 4 Wochen können wir uns wieder hier treffen. Und wenn du die Sendung nochmal hören möchtest oder sogar teilen, was mir auf jeden Fall mega freuen würde, schau mal einfach bei mixtaperadio.online. Da kannst du alle Ausgaben finden zum Runterladen und hören immer wo und wann du möchtest. Buenas noches, einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada und bis zum nächsten Mixtape.